Teil 2. Durchsagen in der Schule. Du hörst gleich 4 Durchsagen in der Schule. Lies zuerst die Aufgaben 6 bis 9. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit.